Es war an einem warmen Sommerabend, als die Bewohner des kleinen Dorfes die Glocken der Kirche läuten hörten. Neugierig machten sie sich auf den Weg, um zu sehen, was vor sich ging. Als sie in die Kirche kamen, sahen sie einen ungewöhnlichen Anblick. Der Pfarrer lag auf dem Altar, entblößt und wild gestikulierend. Sein Gesicht war verzerrt vor Lust und er stöhnte kreischend: Bitch, ich bin der Crazy Good Sex Pfarrer. Die Menschen waren schockiert und entsetzt über das, was sie sahen. Einige von ihnen wandten sich angewidert ab, während andere fasziniert stehen blieben, gebannt, gewonnen der seltsamen Szene. Der Pfarrer schien ganz in seinem Rausch zu sein und kümmerte sich nicht um die entsetzten Blicke der Dorfbewohner. Er rief obszöne Worte in die Kirche und tanzte wild um den Altar herum. Schließlich griff einer der mutigeren Männer des Dorfes ein und versuchte, den Pfarrer zu beruhigen. Doch dieser wehrte sich und schrie weiter seine obszönen Worte heraus. Die Situation eskalierte und schließlich musste die Polizei gerufen werden, um den Pfarrer zu beruhigen und aus der Kirche zu bringen. Die Bewohner des Dorfes waren geschockt über das Verhalten ihres Pfarrers und wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Am nächsten Tag verbreitete sich die Geschichte wie ein Lauffeuer. Und bald kannte sie jeder in der Umgebung. Der Pfarrer wurde suspendiert und aus dem Dorf vertrieben. Seine einst so angesehene Position war für immer zerstört. Die Bewohner des Dorfes mussten lernen, mit dem Skandal umzugehen und das Vertrauen in die Kirche und ihre Führungspersonen wiederherzustellen. Doch die Erinnerung an den lustvollen Pfarrer, der kreischend seine obszönen Worte rief, wird er noch lange in ihren Köpfen bleiben.